SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Die fantastische Reise quer durch die Elektronika führt uns heute unter anderem nach Down Under. Dort besuchen wir in Melbourne ein junges Geschwisterpaar, sprich zwei Brüder, namens Thank You City. Da machen wir einen Abstecher nach Kroatien, genau gesagt nach Zagreb. Ein Techno-Veteran seit 1992 wohnt und wirkt dort, nämlich der Peter Dundorf. Und der hat wirklich eine monströse EP an den Start gebracht. Ein Track davon und der wirklich geile, der wird die 13 oder 14 Minuten lang. Naja, gut, anspielen werden wir auf jeden Fall mal. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus. Ich bin der Mental X. Das sind 3 Stunden Urban Electronica. Und anfangen möchte ich die heutige Show mit dem Shake Classico gerade mal vorweg. Und zwar aus dem Jahr 2004. Da habe ich damals ein White Label noch Vinyl bekommen, namens Invisible Ink. Der Track hat Stars geheissen. Und er hat mich damals schon fast bruchlos gemacht. Ich habe dann über 4 Jahre lang immer in der Plattenkiste mitgetragen und dann auch regelmässig gespielt. Das ist wirklich eine irrsinnige Nummer von Barry Jameson. Und das Ding ist dann so erfolgreich geworden, dass es dann vor 3 Jahren nochmal neu aufgelegt worden ist. Dann allerdings unter seinem richtigen Namen. Also, das ist Invisible Ink aus dem Jahr 2004 mit Stars. Schön heiße Schmidt. Viel Spaß. unverkennbar. Made in Britain, ja, so ein Sound, da kriegen wirklich nur die Engländer an. Das ist einfach ein Fakt und das ist schon seit vielen, vielen Jahren so. Sie kombinieren wirklich hemmungslos Techno, setzen aber dann nicht aggressiv nach, sondern machen ein bisschen sphärisch, ein bisschen mit trancigem Sound. Und auf jeden Fall auf Hausgeschwindigkeit. Das ist ein Cypher. Und das ist seine kommende Schiebe auf seinem eigenen Label, nämlich das Taktel Hard. Das Stück heisst Radiga. Thank you. Since We Were Here. Da ist er wieder, der wundervolle DJ und Produzent aus Kroatien, aus Zagreb, nämlich der Petar Dundov. Ich mag mich erinnern, aber ich bin noch so sehr, sehr junger Mann gesehen und gerade angefangen habe mit DJing. Es müsste so 92 gewesen sein. Das ist eine von meinen ersten, wirklich eine Techno-Trans-Platte, eine von Petar Dundov gesehen. Allerdings, ich mag mich beim besten Willen nicht erinnern oder will im alten Ego. Naja, sei es wie es will. Wir schauen nach vorne und das ist wirklich futuristisch. Der Typ hat wirklich etwas auf dem Kasten. Darum ist auch mein Essential Tune von der Woche. Und zwar der Essential Nummer 1. Petar Dundov. Produzenten von der Stunde. Mod ist das in seiner neuen Scheibe Solar People auf dem Lee Burridge Seam Label, nämlich All A Day I Dream. Der Mod ist übrigens entdeckt worden von der Erbau von Beyond Jungs und von Shuna Deep. Released aber jetzt schon auf wirklich alle relevanten Labels. Gerade das letzte war auch ein Monster House Track und zwar auf ein Kindisch. Das ist aber jetzt schon wieder passé. Das ist die neue Scheibe. We'll be right back. Track vorhaben mit einer phänomenalen Frauenstimme. Das war Jack Rock, Home hat der Track geheißen. Und das ist ein brandneuer Remix von Jody Westenhoff. Und beim Jody Westenhoff handelt es sich um einen super populären Produzent, nämlich der ausführende Part von A Way Out West. Der kreative Part, nennen wir es mal so, das ist Nick Warren. Und dann hat er auch das Leben, nämlich Soundgarden Music und Luft gesagt. Dem kommen sehr, sehr gute, so kleine Underground-Perlen raus. Und das wäre so eine Adversity, ist das. Brandneu auf Soundgarden, produziert vom Lukas Rossi. So, irgendwie bin ich gruselig, wo ich da hergekommen bin, ist, hat die Sonne geschienen und jetzt sieht ein bisschen apokalyptisch aus. Also, machen wir es uns einfach gemütlich daheim, machen die Musik ein bisschen lauter und machen unsere private Hausparty. Schönes Wochenende.

Monster drunter. Das hier kommt aus Ungarn, und zwar von Miraculum Positron. Und ist auf dem Label Estella Fontaine vorgestern erschienen. Ist das schnell gegangen? Nach der Sendung bekommst du selbstverständlich die ganze Playlist von der heutigen Show und die ganze Show zum gratis Download als Podcast. Du gehst auf srf.ch/mentlix oder natürlich auch auf iTunes oder auf SRF Virus App. Dann kannst du entweder durch SRF Virus Player aktivieren oder drückst einfach auf den Download-Button. Dann hast du mich von unterwegs unter der Woche. Ist doch praktisch, aber Helios und Salomea. So habe ich die heutige Episode Mentalix Electronic genannt. Schönes Wochenende. this is John Digweed. You're listening to Virus Radio. Mental Illness. Auch diese Woche ist wieder passiert, landen irgendwelche Tracks in meinem Postfach, wo ich zuerst finde, so, naja, was soll das wieder sein für einen Namen? Und zwar ist es vor allem der Artist, ist es der Track, der so heisst, oder ist es vielleicht ein Label, in dem Fall ein Neptune 505, wo ich dann aber drin gelesen habe. Wow! genau das ist doch etwas, um ins Wochenende zu feiern, oder? Neptun 505 unsigned, also noch kein Label im Moment mit Module Love. Du hörst Mentlix Electronic, heute frei nach dem Thema Helios und Salomea. Erwartet die Atlantin noch unter anderem Sounds aus Down Under, so sagt man es richtig, genau. Und zwar von Thank You City. Weiter gibt es noch etwas brandneues aus Lausanne von Several Definitions und noch vieles, vieles mehr. sind wir beim neuen Underground Sound aus Berlin gelandet. Natürlich vom Superstar iMusic mit seinem gleichnamigen Label. Und das Label, eben iMusic, entwickelt sich wirklich so langsam als eine Talentplattform. Kannst du sagen, der Produzent oder DJ, der dort seine Tracks zurzeit released, der hat richtig viel Erfolg und kann natürlich dann noch auf eine viel größere Labels gehen. Es geht ja immer noch bigger und bigger. Aber irgendwann muss man aufpassen, wir sind arg kommerziell. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Das ist eben die Comedy iMusic. Und produziert hat sie der Schweizer der Jeremy Rivera, sprich The Several Definition aus Lausanne, heisst Bootsy Helios. We'll be right back. Perspective ist das amerikanische Label vom DJ Darren Epsilon. Und gerade so in den letzten paar Monaten hat er uns wirklich überrascht. Unter anderem, kannst du dich noch erinnern, von Camilo San Clemente. Der hat ja mit White City eine riesen Nummer dem Label beschert. Aber auch das da ist ein richtig, richtig gut. Black Tone, ja, also eine Mischung aus Techno und Trance, super sexy, auf der Puls heisst der Track. Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung, Playlisten und natürlich den Podcast. Gerade nach der Sendung kannst du ihn gratis downloaden auf srf.ch/Mentlix oder machst iTunes aufgeschoben im Suchen Mentlix ein. Dann findest du gerade den ganzen Podcast, auch ältere Sendungen und selbstverständlich findest du meine Sendung auch zum Streamen auf der SRF Virus App. Enjoy! Thank you. SRF Virus Essential Tune. Die mysteriös präsentieren sich Thank You City aus Melbourne auf ihrer offiziellen Webseite. Du musst dir vorstellen, es hat keine Biografie, kein Selbstbewerbungsweg, nicht einmal einen Booking-Kontakt, einen anständigen. Und trotzdem habe ich gefunden, oder genau darum, ich setze nochmal das Feature von der Woche auf SEA, und zwar mit Hintergrundinfos, die du online findest. Und zwar auf srf.ch/Mantlix. Die beiden Jungs, eben, wie gesagt, aus Melbourne, haben jetzt gerade eine neue Single an den Start, und die hat genau wieder so einen weirden Namen. Nämlich We All Look A Little Weird Naked. Na dann, das ist absolut heiß. Das sind Thank You City, zwei Brüder aus Melbourne. We're so die heutige Episode «Mentlix Electronic» genannt. Hast du erst gerade eingeschaltet. Guten Abend. Zusammen reisen wir jetzt noch bis am 10 Uhr in das Wochenende. Du hast die Anfang der Sendung noch mitbekommen. Du hast dann einfach gratis downloaden den Podcast von der heutigen Show auf srf.ch/mentlix. Wenn wir schon gerade bei Helios und Salomea oder Götter sind, dann kommen wir auch gerade zu etwas extrem Göttliches. Und zwar von 1996. Jetzt ist es natürlich so, wenn ein Track so überirdisch bekannt worden ist wie im Oliver Leibs LSG-Projekt namens Netherworld, dann musst du dich stellenweise fragen, darfst du überhaupt noch ein Remake machen? Aber, und jetzt kommt das Fantastische, man hat das sehr behutsam angegangen und hat nicht irgendwelche Newcomer geholt. Nein, in diesem Fall ist wirklich ein Schwergewicht am Werk gesehen, nämlich aus Stuttgart, der Norman Flaschkamp als Sole. Er hat ein Remake gemacht von LSG und Netherworld und es ist schon fast ein eigener Track. Göttlich. Nur wenn mir ein Track wirklich dermaßen umhaut, dass eigentlich Essential Tune und eigentlich bezeichne ich es gerne als What a fucking Tune. Und das kommt aus Deutschland von Carmen mit seinem brandneuen Remix irgendwie für Dynamik im Wasser von Solomon. Du findest es auf jeden Fall online auf virus.ch als Playlist. So, bevor die Platte so richtig loslegt, schauen wir mal, was im Clubland Schweiz das Wochenende, respektive morgens oben passiert. Zwei, drei Sachen haben wir rausgesucht, die richtig geil sind. Wie, wo, was? Genau jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. Füllen wir mal schnell in Zürich an. Dort haben wir ja gerade neben Hive den Supermarket, ebenfalls sehr altehrwürdiger Club. Und die haben morgens oben den Search Devon von Crosstown Rebels hinter den Turntables. Ich kenne den Serge schon seit gut 15 Jahren. Ich habe damals mal eine Platte mit ihm gemacht auf Soak Records. In Basel haben wir natürlich den Nordstein Club und der brilliert morgen und noch überstrahlt das ganze Nachtleben von der ganzen Schweiz. Nämlich, sie haben den Joris vorn am Start. Wirklich so einer von denen, sagen wir mal so, Trance, House, Progressive Techno Produzenten von dieser Zeit und das wird sicher rammelfaul. Also gehst lieber ein bisschen früher noch, wenn du morgens oben die Joris Farm in Basel im Nordstern hören willst. Alternativ kannst du in Basel natürlich auch noch in den Viertelclub, da bekommst du feinste House-Musik von Rodriguez Junior. Thank you. gerade ein Backflash. Komme gerade in die 25 Jahre in der Vergangenheit versetzt vor. Dort, wo der Knabber inklusive mir noch mit Atemschutz Drillenpfeife und je nachdem hat er einen Staubsauger auf dem Rücken gehabt. In irgendwelchen Underground-Clubs oder in Kanalisationen, wo übrigens sehr wilde Partys überall in der Schweiz stattgefunden haben, gefeiert haben. Eine Musikrichtung hat es damals schon gegeben, aber auch heute noch durchaus Charakter hat, und zwar Acid House. Das hier ist aus Norwegen, Acid House-Scheibe von der Terrier Said. We'll be right back. Swiss Electronic genannt. Angefangen haben wir mit fantastischen Ambient House-Sachen aus Zagreb von Peter Gundorf. Weitergemacht haben wir zu meinem australischen Featured Act von der Woche, nämlich die zwei sehr jungen Brüder namens Funk US City. Und jetzt als Closer gehen wir nochmal so ein bisschen richtig, ja, Techno-Progressive House. Und zwar von Matters mit Oblivion. In einer guten Stunde bekommst du die ganze heutige Sendung zum gratis Downloaden als Podcast auf srf.ch/mentlix. Selbstverständlich bekommst du es auch auf iTunes oder du streams die Sendung via SRF Virus App. Kannst du natürlich auch die App abladen. So, die Playliste ist alles spätestens dann am Montag online. Es würde mich sehr freuen, wenn du am nächsten Freitag so ab der 7. wieder live einschaltest. Ich spiele live wieder im Studio hinter den Turntables. Und wir werden im Wochenende Stimmung kommen. Jetzt wünsche ich dir gute Nacht. SRF Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.